بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Wir machen weiter mit unserer Vortragsreihe Die Geschichten der Propheten. Und sind beim 16. Teil angekommen. Und das ist von Yusha bin Nun a.s. bis Dawud a.s. Inshallah werden wir in diesem Vortrag behandeln. Taib. Musa a.s. ist jetzt verstorben. Also als Musa a.s. gestorben ist, wurde Yusha bin Nun die Führerschaft gegeben. Und Yusha a.s. wird im Koran erwähnt als Fatah. Also Fatah ist ein junger Mann sozusagen und sein Name wird im Koran nicht erwähnt, aber im Hadith, im Sahih Hadith wird er erwähnt. In Sura 18, Vers 60, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهِ und als Musa zu seinem Jungen sagte, also nicht jung in dem Sinne vom Sohn, sondern zu dem Jungen. Und das war Yusha bin Nun a.s. In seiner Zeit, die Kinder Israels waren erfolgreich. Und sie betraten das heilige Land sozusagen, was sie bei Musa a.s. nicht betreten durften, weil sie den Befehl, den Allah ihnen auferlegt hat, nicht ausführten und sie sagten, geh du mit deinem Herrn und kämpfe und wir bleiben hier sitzen. Und daraufhin bekamen sie die Strafe von 40 Jahren umherirren. Und wie ist das ja passiert? Wie kann es sein, dass bei Yusha bin Nun die das Land betreteten, aber bei Musa durften sie nicht oder konnten sie nicht das Land betreten? Und zwar aus dem Grund, die Generation, die 40 Jahre in der Wüste umhergeirrt hat, die starb vollständig. Also dieses Volk, das lange Zeit in Unterdrückung lebte, das starb dort vollständig in der Wüste. Und wie wir in den vorherigen Durus gelernt haben, hatten wir gesehen, dass die Leute, die lange in Unterdrückung leben, dass diejenigen, die lange in Unterdrückung leben, schwache Persönlichkeiten entwickeln und egoistisch werden, ja, ne, in den meisten der Fälle. Allah bereitete sie auf den Sieg vor, ja, ne, die Generation danach, von diesen, danach, von Bin Israel. Und diese Generation wuchs in Freiheit auf. Die ist in Freiheit aufgewachsen und ist ins Land eingetreten. Und keiner der Kalbanbeter betrat das Land. Das ist ein Hadith von Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Jetzt stellt man sich die Frage, wie kann es sein, dass der Sieg bei Musa alaihissalam nicht kam, obwohl er der Beste von den Kindern Israels ist. Er ist ein Rasul von den Ulul Azm, also von den fünf Standhaften, wie wir erwähnt hatten. Und wie kann es sein, dass die Leute nicht bei Bin Israel nicht bei seiner Zeit dort eingetreten, sondern erst bei Yusha bin Nun? Und daran sieht man, dass die Sache, der Sieg sozusagen nicht nur beim Führer liegt, sondern auch das Volk selber. Yusha a.s. kämpfte hart mit Bin Israel gegen Al-Jababira. Al-Jababira, also das sind die Leute in Jerusalem. Und sie waren ja eine Giganten. Sie waren, und die Sonne war am Untergehen und Yusha a.s. wusste, dass er mehr Zeit brauchte und er nicht gewinnen kann, außer wenn der Tag länger ist. Sonst werden die Feinde sich am nächsten Tag neu formieren. Yusha zeigte auf die Sonne und sagt, du empfängst Befehle und ich empfange Befehle. Also stoppte die Sonne und sie vernichteten die Feinde und die Sonne bewegte sich weiter nach diesem. Und Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, dieser Hadith ist in Ahmad, einer der Propheten ging zum Krieg und sagte zu seinem Volk, wenn einer von euch neu geheiratet hat und noch nicht mit seiner Frau gerne geschlafen hat, aber es möchte, soll nicht mit mir kommen. Und wenn einer von euch ein Haus baut und den ein Dach war das, glaube ich, noch nicht gebaut hat, dann soll er nicht mit mir kommen. Und wenn einer der Schwangeren, wenn eine schwangere Kuh oder Ziege hat und auf dessen Geburt wartet, soll er nicht mit uns kommen. Ja, was sagt Yusha bin Nun hier? Er wollte Leute gerne mit Ikhlas, er wollte Leute mit Aufrichtigkeit haben, nicht Leute, die noch an der Dunya hängen. Solche Leute wollte er nicht sozusagen. Und auf jeden Fall, er kämpfte bis Asr und sagte der Sonne, du empfängst Befehle und ich empfange Befehle. Er sagte der Sonne, stopp, und so stoppte sie, er kämpfte und siegte. Das war's so mit Yusha bin Nun, denke ich. Und wir beginnen dann mit einem anderen Propheten. Erstmal, der namentlich nicht im Koran genannt wird, aber wir berichten eine Geschichte, inshallah, und das ist die von Talut a.s. Zu Yusha bin Nun noch, also sie haben gewonnen und sich dann so vermehrt, vergrößert, und nach ein paar Jahren oder Jahrzehnten versammelten sich die Kuffar und kämpften gegen Bani Israel. Und Bani Israel, yani, war im ständigen Dschihad, yani, gegen die Kuffar. Und danach, also Yusha bin Nun, sind wir jetzt fertig. Und jetzt kommen wir zu einer danach Geschichte. Die Bani Israel gingen zu ihren Propheten. Und dieser Prophet wird im Koran zwar genannt als Prophet, aber nicht sein Name. Und sie sagten zu ihm, gib uns einen König, mit dem wir gegen die Feinde kämpfen können. Sura 2, Vers 246. Siehst du nicht die führende Schar von den Kindern Israels nach Musa, als sie zu einem ihrer Propheten sagten, setze einen König für uns ein, damit wir auf Allahs Weg kämpfen? Er sagte, werdet ihr vielleicht, wenn euch zu kämpfen vorgeschrieben ist, doch nicht kämpfen? Sie sagten, warum sollen wir nicht auf Allahs Weg kämpfen, wo wir doch aus unseren Wohnstätten und von unseren Söhnen vertrieben worden sind. Doch als ihnen vorgeschrieben wurde zu kämpfen, kehrten sie sich bis auf wenige von ihnen ab. Und Allah weiß über die Ungerechten Bescheid. Also, was können wir hier allgemein sehen? Die Leute reden viel, aber machen wenig. Die sagen, gib uns einen König, damit wir Dschihad machen. Und dann machte der Prophet machte Dua und sie bekam einen König. Und jetzt sehen wir, was sie über diesen König sagten, eine Aja später. Sura 2, Vers 247. Und ihr Prophet sagte zu ihnen, Allah hat euch hier mit Talut als König geschickt. Sie sagten, wie sollte er die Herrschaft über uns haben, wo wir doch ein größeres Anrecht auf die Herrschaft haben und ihm nicht Wohlstand gegeben ist. Er sagte, Allah hat ihn vor euch auserwählt und ihn ein Übermaß an Wissen und körperlichen Vorzügen verliehen. Allah gibt seine Herrschaft, wem er will. Allah ist allumfassend und allwissend. Ja, man sieht hier zwei Krankheiten von ihnen, oder sogar mehrere. Der Prophet Jane machte Dua, Allah SWT wählte dann Talut aus. Und der Prophet sagte ihnen, Allah hat für euch Talut ausgewählt. Und die wollten das ja nicht, obwohl das ist von Allah SWT. Das zeigt, dass da Krankheit war. Und sie haben zwei Dinge erwartet. Das erste ist Adel. Also Adel, dass er aus einer adligen Familie kommt, aus einer führenden Familie sozusagen. Und dass er Besitz hat, dass er reich ist und so weiter. Und danach, was sagte der Prophet? Zu denen er sagte, Allah hat ihn vor euch auserwählt und ihn ein Übermaß an Wissen und körperlichen Vorzügen verliehen. Und Allah gibt seine Herrschaft, wen er will. Allah ist allumfassend und allwissend. Ja, das sind zwei Qualifikationen, auf die wir bei der Suche eines Emirs achten sollten. Ja, bei einem Führer. Erstens, dass er Stärke hat. Ja, es ist hier gemeint körperlich, aber kann auch, ist auf den jeweiligen Bereich wichtig, was für eine Art der Stärke. Zum Beispiel jemand, sagen wir, ist wie hier. Dort auf dem Schlachtfeld wie Talu da ist, und dann ist die Stärke körperlich gemeint. Aber wenn er als Stratege irgendwo eingesetzt wird, zum Beispiel, dann ist die Stärke hier mental, ja, in seinem Geist, geistige Stärke sozusagen gemeint. Und das mit Wissen ist auch nicht nur Fiqh gemeint, das Wissen im Fiqh. Also mit Fiqh meine ich hier nicht das Gebet oder das Zakat, hier meine ich den Gesandten. Der Verständnis der Religion, ja, der gesamte Religion, nicht nur das Gebet und so weiter. Und wenn er zum Beispiel Emir im Dschihad ist, dann über militärische Strategien wissen oder wo er halt eingesetzt wird, und dann über dieses seinen Bereich, wo er eingesetzt wurde, darüber Wissen zu haben, ja. Da habt ihr diese zwei Eigenschaften, und davor hatten wir auch erwähnt, wo die Frau gesagt hat zu ihrem Vater, wähl Musa a.s., denn wegen Stärke und Vertrauenswürdigkeit. Ja, wir sehen hier Eigenschaften von den Amara, die sie haben sollten im Koran. Und sogar in der Ayat zuvor, Surat 246, da sagte ihnen der Prophet, wenn Allah es für euch gewählt hat, werdet ihr dann auch wirklich das machen, sozusagen. Weil diese Sache mit Dschihad oder Hijra und so weiter, das ist keine leichte Sache. Viele Leute reden davon, ja, ich will Hijra, ich will Hijra, Hijra, oder ich will das, oder ich will das und jenes. Aber im Endeffekt, sie reden nur. Viele Jahre vielleicht sogar. Oder wenn sie die Möglichkeit dazu haben, dann nutzen sie sie entweder nicht, oder sie bekommen die Möglichkeit und dann nutzen sie sie, und auf halber Strecke bleiben die stehen wegen diesem Druck, in dieser Schwierigkeit auf diesem Weg, weil dieser Weg ist ein sehr schwieriger Weg, aber Allah subhanahu ist derjenige, der es leicht macht, Allah musta'an. Wir machen weiter in Surah 2, Vers 248. Und der Prophet sagte zu ihnen, das Zeichen seiner Herrschaft ist, dass die Bundeslade zu euch kommen wird. In ihr ist innere Ruhe von eurem Herrn und ein Rest von dem, was die Sippe Musas und die Sippe Haruns hinterließen, getragen von Engeln. Darin soll wahrlich ein Zeichen für euch sein, wenn ihr gläubig seid. Die Bundeslade enthielt ja eine Sachen von den Enbiya, und Feinde haben das genommen, aber die Engel haben es zurückgebracht zu Bani Israel. Also die Engel haben diese Bundeslade getragen, und da waren Sachen von Musa und Harun a.s. Surah 2, Vers 249. Und das ist eine sehr interessante Eier. Und als er nun Talut mit den Herrschern auf und als nun Talut mit den Herrschern aufgebrochen waren, sagt er, Allah wird euch mit einem Fluss prüfen. Wer davon trinkt, gehört nicht zu mir, und wer nicht davon kostet, der gehört zu mir, außer demjenigen, der nur eine Handvoll schöpft. Da tranken sie davon, also da tranken sie davon, bis auf wenige von ihnen. Und als er ihn überschritten hatte, er und diejenigen mit ihm glaubten, sagten sie, wir haben heute keine Kraft gegen Jalut und seine Herrscher. Diejenigen aber, die glaubten, dass sie Allah begegnen würden, sagten, wie so manch eine geringe Schar hat schon mit Allahs Erlaubnis eine große Schar besiegt. Allah ist mit den Standhaften. Es-Suddi sagte, sie waren 80.000. Also Anfang. Und Al-Qurtubi Rahimullah sagte, sie waren 70.000, ganz am Anfang. Also Talut hat die ausgewählt. Also die Alten getrennt, die Frauen getrennt und so weiter. Und dann hatte die Männer genommen, die ja ne, gesund waren, ja ne, kampftauglich waren und so weiter. Und das waren dann 70 oder 80.000, je nach dem Tafsir. Und danach gingen sie mit Talut, und danach kamen sie an diesem Fluss an. Und Dawud al-Islam war zu dem Zeitpunkt noch klein, ja ne. Also er war kein Mann sozusagen, er war noch ein Junge. Und er ging mit, und im Tafsir Qurtubi war erwähnt, dass die Kieselsteine mit ihm geredet haben. haben gesagt, nimm mich auf, schmeiß mich auf Jalu, töte ihn damit, ja, ne? Und hat ein paar davon aufgesammelt und ist gegangen damit. Und dann sind die gegangen, dann sind die an einem Fluss vorbeigekommen und an diesem Fluss sagte Talut zu ihnen, ihr dürft nicht trinken, außer einer Handvoll oder gar nichts, ja, ne? Und dann, natürlich, dieser Fluss wurde dann natürlich sehr schmackhaft gemacht und dieser. Oder diese Quelle, ja, oder dieser Fluss, ja, ne, wurde sehr schmackhaft, sah sehr schmackhaft aus und so weiter. Und da haben sehr viele davon getrunken. Und wenn man eine Handvoll davon trinkt, dann ist es schwer, nicht mehr als eine Handvoll zu trinken. Und aber Talut, ja, ne, wusste, dass die Anzahl egal ist. Er braucht ja eine willensstarke Soldaten. Allah sagt, auch in Sura 9, Vers 46, es sinngemäß, wenn sie wirklich hätten ausziehen wollen, hätten sie Vorbereitungen getroffen. Die Munafiqin war ihr Ausziehen, also von den Munafiqin ihr Ausziehen war so, deshalb blieben sie zu Hause. Allah wollte nicht, dass sie ausziehen, deswegen hat Allah sie zu Hause gelassen. Taib. Und dann haben die meisten davon getrunken, also 76.000. Also, und oder bei dem anderen wären es dann 66.000. Ja, ne, dann sind halt von diesen 70 oder 80.000 nur noch 4.000 übrig geblieben. Und dann gingen sie weiter, und nach, als sie die von Jalut die Armee gesehen haben, dann hatten die gesagt, in Sura 2, Vers 249, wir haben heute keine Kraft gegen Jalut und seine Herrscher. Und dann sind wieder die meisten weggerannt. Und übrig geblieben sind nur noch 314. Oder 313, ja, die Anzahl von Badr. Und diejenigen, die noch geblieben sind, haben zu denjenigen gesagt, die gegangen sind, die haben gesagt, wie so manch eine geringe Schar mit Allahs Erlaubnis eine große Schar besiegt hat. Und danach, und danach, Jane, hat Daud Alissa hat Jalut gerufen. Er hat halt Jane nach einem Duell gefragt. Aber wir erwähnen Jane noch ein paar Punkte davor, inshallah. Und vor dem Schlachtfeld machst du dein Esbab. Ja, du erfüllst dein Esbab, diese ist die Mehrzahl von Sebab, Gründe. Eine Gründe für den Sieg. Und das sind drei: Taqwa, Tawakkul und Training. Weil Allah sagt, Sura 8, Vers 60, und bereitet gegen sie vor, was sie im Kampf bereiten, Schlachtrüssen und so weiter. Und dann Kraft habt, ja. Ne? Und Rasulullah erklärt in einer Hadith, was mit Quwa gemeint ist. Er sagte, Ala inna al-Quwa ta-Rami. Die Quwa, die liegt im Schießen, ja. Ne? Alles, was geschossen wird. Also man trainiert, bevor man aufs Schlachtfeld geht. Man vertraut auf Allah, man macht Taqwa, Gottesfurcht, dass man seine Gebote erfüllt und sich von den Verboten fernhält und so weiter. Aber nachdem die Schlacht begonnen hat, dann gibt es nur noch Tawakkul. Und dann nur noch auf Allah vertrauen. Und Taqwa und so weiter muss man natürlich auch haben. Und aber vor allem Ding Tawakkul. Wir erwähnen Sura 2, Vers 250. Und als sie gegen Jalut und seine Herrscher auf dem Plan erschienen, sagten sie: Unser Herr überschütte uns mit Standhaftigkeit, festige unsere Füße und verhilfe uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Er sagt uns: Ja Allah, gib uns Sabr. Sie sagten nicht: Ja Allah, gib uns Sabr oder so. Sie sagten: Überschütte uns davon. Also schmeißt es auf uns runter oder. Ja, eine große Menge. Warum? Weil man das dort sehr viel braucht. Man braucht eine sehr hohe, große Menge Sabr im Dschihad. Weil das ist sehr schwierig. Und er sagt, Allah sagt, festige unsere Füße. Also das ist Dua von diesen Muslimen. Alhamdulillah. Warum? Weil wenn du kein Thabat in deinen Füßen hast im Dschihad, was machst du? Du wirst hingehen und dann wirst du wegrennen. Und dann wirst du dich in große Sünden begeben. Weil Rasulullah erwähnt in einem Hadith, wo er die sieben großen Sünden erwähnt, Das eine davon ist, dass wenn man im Schlachtfeld sich Armeen aufeinandertreffen, dass man da wegrennt. Und das ist eine große Sünde. Und Subhanallah, wenn das eine große Sünde ist, was ist dann mit demjenigen, der gar nicht hingeht? Taib. Und verhilf uns zum Sieg über das ungläubige Volk. Ja, ihr Leute, amenu. إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Und ihr glaubt, wenn ihr auf die Feinde trefft, dann macht viel Dhikr. Gedenkt Allahs häufig auf, dass es euch wohl ergehen möge. Und sie machen Dua, gib uns Sieg über die Mushrikin oder über das, beziehungsweise über das ungläubige Volk. Und auch oft liest man auch, festige unsere Herzen. Warum? Weil dein Herz ist sehr wichtig im Dschihad. Wenn dein Herz schwankt oder es wird schwach und du kriegst dann diese, deine Furcht vor den Menschen übersteigt die Furcht vor Allah, dann wirst du im Dschihad nichts mehr machen können. Du wirst dich nicht bewegen können, wie ein Stein rumstehen oder du wirst wegrennen und so weiter. Weil dein Herz versagt. Deswegen bittet man um den Thabat in den Beinen oder in den Füßen und im Herzen und über die Kuffar. Deswegen diese Sache von Dschihad. Das ist eine gewaltige Sache. Und Allahu Musta'an. Al-Jalut fragte nach einem Duell und Talut fragte seine Leute, wer dazu bereit ist. Keiner meldete sich, außer ein kleiner Junge, wie Wahab ibn Munabbih rahimullah ihn beschrieb. Und Talut sah, dass er ein Kind war und er rief, Jane, wer ist bereit für ein Duell mit Jalut? Jane hat das Kind sozusagen nicht beachtet. Und keiner meldete sich, außer der Junge wieder. Und dann geschah das ein drittes Mal. Und Talut sagte ihm dann, okay, dann geh. Und der Junge war mit einer Steinschleuder bewaffnet, weil er war ein Schafshüter, so wie alle Propheten. Und dieser Junge war Dawud a.s. Und Dawud a.s. Hatte vollen Iman. Und Jalut wollte ihn nicht töten. Er sagte zu ihm, ich will dich nicht töten, du bist noch ein Kind und so, ich schicke einen anderen vor. Da sagte Daud al-Islam, ja, aber ich will dich töten. Und er hatte in seiner Steinschleuder kleine Kiesel und dann hat Daud al-Islam damit Jalut getötet und sie gewannen dadurch die Schlacht. Ja, eine 300 Muslime standen gegen 100.000 oder vielleicht sogar mehrere, aber 100.000, ja, das Verhältnis von 300 gegen 100.000 ist eine riesige Menge. Sehr gewaltig. Und Daud al-Islam tötete den Jalut mit der Steinschleuder und Jalut, seine Armee, rannte darauf hinweg. Und so gewannen die Muslime, obwohl sie so wenig waren. Und er war zu dieser Zeit, ja, Daud al-Islam war noch kein Nabi. Er erbte später das Königreich und auch Suleiman al-Islam, ja, sein Sohn. Aber dieser Temkin, ja, diese Macht sozusagen ist aufgebaut worden auf den 314 Leuten. Eine auf dieser Anzahl, die dort gekämpft haben. Diese Etablierung, diese Macht ist auf diesen aufgebaut. Und bei Sahabe waren es auch circa 313, 314 oder 310 oder allem in Badr. Und der Temkin wurde auch auf diesen aufgebaut. Und diese Zeit war der Höhepunkt von den Bani Israel und danach stürzten sie ab. Surat 2, Vers 251. Und so schlugen sie sie mit Allahs Erlaubnis und Dawud tötete Jalut. Und Allah gab ihm die Herrschaft und die Weisheit und lehrte ihn von dem, was er wollte. Und wenn nicht Allah die einen Menschen durch die anderen zurückweisen würde, geriete die Erde wahrlich ins Verderben. Aber Allah ist voll Huld gegen die Weltbewohner. Ja, denn dies mit Weisheit wird interpretiert als guter Richter und dass er sich gut um die Angelegenheiten der Leute kümmert. Und es wird gesagt, dass er eine schöne Stimme hatte, als Abu Musa radiallahu anhu den Koran rezitierte. Sagte der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam, du hast eine Flöte von den Flöten von Daud alaihi wasallam bekommen. Ja, nicht Flöte im wortwörtlichen Sinne, dann dieses Instrument, sondern als Zeichen für seine schöne Stimme. Ja. Dawud a.s. erhielt ein Buch, das hieß Az-Zabur, beziehungsweise Zabur. Mohammed sallallahu alaihi wasallam erhielt Koran, Musa a.s. erhielt das Tawra, Isa a.s. erhielt Injil und Ibrahim a.s. erhielt Suhuf, die Schriftrollen. Und uns sind ja fünf namentlich bekannt von den Büchern. Und die habe ich gerade erwähnt, welche das sind und zu welchen Gesandten diese gekommen sind, oder Propheten. Und wenn Dawud a.s. aus Zabur gelesen hat, dann macht ihm die Berge und die Vögel nach. Sura 34, Vers 10. Und wir gaben ja Dawud eine Huld von uns. Ihr Berge preist Allah im Widerhall mit ihm und auch ihr Vögel. Und wir machten für ihn das Eisen geschmeidig. Die Berge und so weiter machen Tesbih. Das wissen wir ja, dass die Berge, die Vögel, die Fische und so weiter machen Tesbih. Also sie preisen Allah. Und Donner ist auch Tesbih. Also der Donner ist der Tesbih vom Blitz sozusagen. Sura 13, Vers 13. Und der Donner lobpreist ihn. Ja, Allah. Der Donner lobpreist Allah. Und man muss sich das vorstellen, zum Beispiel man redet mit einem Wissenschaftler, mit einem Naturwissenschaftler, er wird dann sagen, ja, die Wissenschaft erklärt das so, dass der Donner aufprallt und danach die Schallwellen erzeugt, diese Aufprall oder so erzeugt Schallwellen und diese werden ins Ohr übertragen und erzeugen dann dieses Geräusch, diesen lauten Knall sozusagen. Na, interpretiert das so. Aber was sagen wir? Das ist ein Tesbih. Dieser Donnergeräusch. Man muss sich das so vorstellen. Sagen wir, man hat eine Ameise. Also wir haben eine Ameisenbande, wie man sagt, einen Ameisenhaufen. Und der König sagt zu einer Ameise, also der König der Ameise sagt zu einer anderen Ameise und schickt ihn als Boten zu einem Menschen. Diese Ameise geht zu den Menschen und hört ihnen zu und schreibt auf, was sie sozusagen sagen. Aber diese Ameise versteht nicht, was diese Menschen sagen. Ja, ne, zum Beispiel, der Mensch redet und was sieht der, die Ameise? Er sieht, dass der Mund sich aufmacht vom Mensch und dass die Zunge sich bewegt und dann gegen die Zähne sozusagen trifft und dann kommt eine Luft aus seinem Mund und erzeugt Schallwellen sozusagen. Und dieser Mann, den er der Ameise sozusagen beobachtet, ist ein Muslim. Dieser Mann ist ein Muslim. Und dann sagt dieser Mann einmal Subhanallah. Dieser Mann sagt Subhanallah. Und er putzt sein und er sagt Subhanallah. Und was schreibt die Ameise auf? Er schreibt nur auf, dass der Mensch seinen Mund aufmacht. Und dass seine Zunge sich bewegt und dass da Luft rauskommt und dass da ein Geräusch rauskommt. Aber er versteht gar nicht, dass dieser Mensch Allah gepreist hat. Und dann geht er zum König und berichtet ihm dies. Also die Ameise versteht das Preisen der Menschen sozusagen nicht. Und umgekehrt ist es auch so. Wir hören nur einen Schall vom Donner zum Beispiel. Oder von den Fischen blub blub oder so. Und was machen die? Das ist ihr Tesbih. Aber wir verstehen ja die Sprache von denen nicht, deswegen kommt das uns nur so vor, wie das Beispiel, was ich mit der Ameise gegeben habe. Taib, die Schöpfung machte Tesbih mit Dawud a.s. und Suleiman a.s. Also die machten, beziehungsweise die Schöpfung machte Tesbih mit Dawud a.s. Und Dawud a.s. und Suleiman a.s. verstanden die Sprache von den Tieren. Dawud konnte Eisen geschmeidig machen und Kettenhemden machen. Beweglich waren diese, weil sie aus Ringen waren und stabil, weil sie aus Metall bestanden. Sura 34, Vers 10 bis 11. Und wir machten für ihn das Eisen geschmeidig, fertige Panzergewänder an und füge ihm richtigen Maß die Panzermaschen aneinander. Und Sura 21, Vers 80. Und wir lehrten ihm die Verfertigung von Panzerkleidung für euch, damit sie euch vor eurer gegenseitigen Gewalt schütze. Wollt ihr nun dankbar sein? Deswegen, für jede Ni'ma, wie wir sehen, soll man dankbar sein. Für jede Ni'ma, für jede Wohltat soll man dankbar sein. Und auch für jede sozusagen Schwierigkeit, was einen getroffen hat, auch weil das einen die Sünde wegsühnt. Ja, Allah vergibt dadurch die Sünden und deswegen ist man dankbar. Ja. Sura 38, Vers 20: Und wir festigten seine Herrschaft und gaben ihm die Weisheit und die Entscheidenheit im Spruch. Und die goldene Zeitalter der Bani Israel war bei Daud und Suleiman a.s. seiner Zeit. Und das war auch die Zeit des Tawhids. Und Allah subhanahu wa ta'ala bereitete Daud a.s. vor, so wie er auch andere vorbereitet hatte. Wie zum Beispiel Muhammad a.s. wurde mit 40 erst zum Gesandten. Und die Sahaba hatten 13 Jahre Tawhid und Akhira-Unterrichte in Mekka, fast hauptsächlich. Wurden so vorbereitet, Janne, für den Temkin und Namen für diese Bürde, von dieser Aufgabe. Taib. Sura 38, Vers 21 bis 26. Ist zu dir die Kunde von den Widersachern gekommen, als sie über die Mauern in die Andachtsräume einstiegen, als sie bei Dawud eintraten? Janne, die sind bei Dawud, als sie in seine Masjid sozusagen eingetreten, und in dieser Masjid war eigentlich niemand vorgesehen, außer Daud a.s. Und ich lese weiter. Da erschrak er vor ihnen. Sie sagten: Fürchte dich nicht, wir sind zwei Widersacher, von denen der eine den anderen unterdrückt hat. So urteile zwischen uns der Wahrheit entsprechend, handle nicht ungerecht und führe uns zum rechten Weg. Dieser da, mein Bruder, hat 99 weibliche Schafe, ich aber nur ein einziges Schaf. Da sagte er: Vertraue es mir an, und er überwand mich in der Rede. Er sagte: Er hat dir Unrecht getan, dass er dein Schaf zu seinen Schafen hinzuverlangte. Gewiss, viele von den Teilhabern begehen gegeneinander Übergriffe, außer denjenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun. Und das sind nur wenige. Und Davut verstand, dass wir ihm nur der Versuchung ausgesetzt hatten. Da bat er seinen Herrn um Vergebung und fiel in Verbeugung nieder und wandte sich ihm reuig zu. Und so vergaben wir ihm dies. Für ihn wird es fürwahr den Zutritt in unserer Nähe und eine schöne Heimstatt geben. O Dawud, wir haben dich zu einem Statthalter auf der Erde gemacht, so richte zwischen den Menschen der Wahrheit entsprechend und folge nicht der Neigung, auf dass sie dich nicht vom Wege Allahs abirren. Wird es strenge Strafe dafür geben, dass sie den Tag der Abrechnung vergessen habe. Und nach diesem Urteil sind die beiden sofort verschwunden, und Daud a.s. merkte dann, dass das hier ein Test war. Und was war der Fehler von Daud a.s.? Ja, er hat zwischen diesen zwei Menschen gerichtet, und da hat er seinen Fehler eingesehen und hat er um Vergebung gebeten. Warum? Weil er hat einer Person zugehört und das Urteil gegeben, ohne der anderen Person überhaupt zuzuhören. Und wie man auch sieht, ja, die Prüfung auch, er war unter Druck, ja, er wurde in Angst versetzt und so weiter, weil die beiden sind über die Mauer gesprungen, sind gekommen, der hat sich dann erschreckt. Und da hat man ja dieses Adrenalin sozusagen, man hat, und dann ist man nicht so, ja, man ist nicht so bei ganz Verstand, also Verstand funktioniert nicht auf Hochtouren. Und danach sagt so, und danach gibt man dieses Urteil. Und dann unter Druck ein Urteil gegeben, nicht dem anderen zugehört und so weiter. Und danach hat der Allah deswegen um Vergebung gebeten. Und wir beenden hier, inshallah. Und Allah weiß es am besten. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa akhiru da'wana. Inni alhamdulillahi rabbil alamin.